Aufgabe 8c. Gespräch 1. Was kann ich für Sie tun? Ja, sind Sie denn zuständig? Es geht um mein Zimmer. Doch, doch. Welche Zimmernummer haben Sie denn? Und wo liegt das Problem? Ja, also Nummer... Einen Moment. Ja, hier. 242. Ich brauche eine Decke. Wissen Sie, es ist ja schon recht kalt. Im Zimmer gibt es nur eine einzige Decke. Oh, das verstehe ich nicht. Normalerweise haben wir noch eine zweite Decke parat gelegt. Das ist gut, aber nicht in meinem Zimmer. Haben Sie denn überall nachgesehen? Im Kleiderschrank, im oberen Fach, da liegt immer noch eine zweite Decke. Ja, ich habe das ganze Zimmer auf den Kopf gestellt und keine weitere gefunden. Ich kümmere mich darum. Der Zimmerservice bringt Ihnen gleich eine zusätzliche Decke. Gespräch 2. Ich habe eine Frage. Da gibt es ein Problem. Wie kann ich Ihnen helfen? Worum geht es denn genau? Also, das Fenster in meinem Zimmer schließt nicht richtig. Egal, was ich mache, es bleibt immer ein Spalt offen. Das ist ärgerlich, klar. Da müssen wir gleich einmal nachschauen. Welche Zimmernummer haben Sie denn bitte? 407. Ich schicke einen Kollegen von der Haustechnik. Also wundern Sie sich bitte nicht, wenn es gleich an Ihrer Zimmertür klopft. Kein Problem. Hauptsache, das Fenster wird repariert. Gespräch 3. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? In meinem Zimmer, das ist die Nummer 335, gibt es ja einen Fernseher. Aber den kann ich nicht einschalten, obwohl ich gern ein wenig fernsehen würde. Es liegt keine Fernbedienung dabei. Die brauchen Sie natürlich. Also in allen Zimmern gibt es zu dem Fernsehgerät auch die passende Fernbedienung. Ich verstehe das nicht. Vielleicht lassen Sie einfach eine neue bringen. Oder Sie geben mir eine mit. Das ist leider nicht möglich. Da muss ich erst die zuständige Kollegin benachrichtigen. Aber haben Sie denn im Zimmer einmal gesucht? Es passiert nämlich manchmal, dass ein Gast die Fernbedienung in die Schreibtischschublade legt. Daran habe ich nicht gedacht. Ich gebe das auf jeden Fall sofort weiter. In spätestens einer Stunde steht Ihre Fernbedienung zur Verfügung. Aber schauen Sie doch einmal in die Schublade. Vielen Dank. Gespräch 4. Guten Morgen. Ich möchte mich beschweren. Sind Sie dafür zuständig? Ja. Ich versuche, Ihnen zu helfen. Was ist denn bitte geschehen? In der letzten Nacht konnte ich kaum schlafen. Es war ununterbrochen Unruhe auf dem Flur. Welche Zimmernummer haben Sie denn bitte? Das ist die 308. 308. Wissen Sie noch, wann genau dieser Lärm war? Das fing gegen 23:30 an. Das ging dann immer weiter. Ob es überhaupt aufgehört hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Dann und wann habe ich ja einige Minuten die Augen zugemacht. Ich verstehe Sie gut. So etwas ist äußerst ärgerlich. Das darf nicht passieren. Aber es ist so. Wir hatten eine Reisegruppe aus China, die arg verspätet ankam. Heute Morgen sind die Gäste schon weitergereist. Das heißt also, das wiederholt sich nicht? Auf keinen Fall. Wahrscheinlich waren die Leute wegen der Verspätung so aufgeregt, dass sie von einem Mitreisenden zum anderen gelaufen sind, um zu diskutieren. Und das war leider offenbar mit einigem Lärm verbunden. Ja, das kann man wohl sagen. Das war sehr unangenehm. Darf ich Ihnen eine kleine Entschädigung anbieten? Ich gebe Ihnen hier einen Gutschein für unser Restaurant über 20 Euro. Vielleicht hilft Ihnen das, Ihren Ärger zu vergessen. Nun ja, vielen Dank. Gespräch 5. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, hoffentlich. Es ist nämlich so, mein Zimmer wurde nicht gereinigt. Der Zimmerservice geht aber doch jeden Vormittag durch alle Zimmer. Ja, vielleicht, aber in meinem Zimmer war er nicht. Wie lautet denn Ihre Zimmernummer? Ja, das ist die 219. Was haben Sie denn genau zu beklagen? Ja, also, auf der Fensterbank war noch Staub zu sehen und an der Tür, direkt im Eingang, lag Sand auf dem Teppichboden. Das darf natürlich nicht sein. Ich gebe der zuständigen Abteilung Bescheid. Dann kommt in spätestens einer Stunde der Zimmerservice nochmals in Ihr Zimmer und bringt alles in Ordnung. Ja, das würde mich aber stören. Nein, nein, schicken Sie den nicht. Wie Sie wünschen. Ich gebe aber auf jeden Fall Bescheid, sodass dies in den nächsten Tagen nicht wieder vorkommt. Ja, das reicht. Danke sehr. Gespräch 6. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um meine Minibar im Zimmer. Die Preisliste finden Sie bei den Hotelinformationen auf dem Schreibtisch. Schön, aber ich wollte sagen, meine Minibar ist leer, einfach leer. Ich konnte gar nichts herausnehmen. Seltsam, das darf nicht sein. Wahrscheinlich ein durstiger Angestellter oder der Gast vor mir war sehr durstig. Aber nein, wir kontrollieren das doch täglich. Das gehört zum Zimmerservice. Welche Zimmernummer war das? 419. Ich sehe mal gerade in den Computer. 409. Einen Moment. 419. 419. Ja, da haben wir es schon. Da liegt ein Fehler vor. Sie haben völlig recht, tut mir leid. Das Lämpchen in der Minibar war nicht in Ordnung. Das hat die Technik ausgewechselt. Und dabei offensichtlich nicht daran gedacht, die Minibar wieder zu füllen. In spätestens einer Stunde ist das in Ordnung gebracht. Ich gebe sofort Bescheid. Möchten Sie vielleicht zuvor einen Drink an der Bar nehmen? Geht natürlich aufs Haus. Ja, danke. Gut. Gespräch 7. Guten Tag. Womit kann ich dienen? Es gibt da ein Problem. Sind Sie für den Zimmerservice zuständig? Ich versuche, Ihnen zu helfen. Worum geht es denn? Gestern und vorgestern kam der Zimmerservice mittags in mein Zimmer. Eigentlich sollte das Zimmer doch vormittags gemacht werden, oder? Nun, wir hatten einige Krankmeldungen. Da hat sich einiges im Zeitplan verschoben. Leider waren Sie wohl auch betroffen. Ja, so war es. Ich arbeite für wichtige Recherchen im Stadtarchiv. Die machen mittags zu, dann mache auch ich eine Mittagspause. Und genau in dieser Zeit kamen dann die Damen. Die Mittagspause ist wichtig, keine Frage. Haben Sie denn ein Schild an die Tür gehängt? Was für ein Schild? In jedem Zimmer finden Sie ein Bitte-nicht-stören-Schild. So können Sie in Ruhe Ihre Mittagspause genießen und der Zimmerservice kommt später wieder. Oh, das wusste ich nicht. Dieses Schild ist wirklich eine gute Idee. Gespräch 8. Hotel zur Traube, Rezeption Susanne. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Schmitz hier, vom Zimmer 314. Es ist die Heizung in meinem Zimmer. Die funktioniert nämlich nicht. Da kann man drehen, wie man will, es passiert gar nichts. Herr Schmitz, das tut mir leid. Bevor wir irgendwas reparieren, haben Sie an beiden Reglern gedreht? Zwei Regler? Wo? An meiner Heizung ist nur ein einziger. Ja, so sieht es aus. Es sind aber zwei Regler, die ineinander stecken. Wissen Sie, das ist eine Ökosteuerung, die ist sparsamer und effektiver. Ein Wunderwerk der Technik, kann man sagen. Man muss den Knopf außen drehen und dann den Knopf innen. Funktioniert prima. Sie finden bei den Hotelinformationen auf Ihrem Schreibtisch eine genaue Beschreibung, wenn Sie mehr wissen wollen. Also, den Innenknopf, vorher den Außenknopf drehen. Fertig. Dann wird es gleich richtig warm, glauben Sie mir. Naja, ich probiere es mal. Scheint ja wirklich kein Problem zu sein. Sonst rufe ich Sie nochmals an. Selbstverständlich, aber ich bin sicher, das klappt. Und das bringt mich auf eine Idee. Ich werde den Techniker bitten, diese Informationen direkt an der Heizung zu befestigen. Schönen Abend noch.